Die Predigt heute Morgen hat zwei Schwerpunkte: abgelehnt und aufgenommen. Das ist mein Thema, aber ich predige nicht thematisch, sondern ich predige das Wort. Und ich lese uns den Predigttext aus Psalm 118, die Verse 21 bis 23. Psalm 118, 21 bis 23. Ich danke dir, Herr, du hast mich erhört. Du hast mir die Rettung gebracht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Es gibt ja überall, wo interessante Leute gesucht werden, immer wieder einmal Überraschungen, ob im Sport oder im Showgeschäft oder sonst wo. Da baut ein unbeachteter Außenseiter seinen Vorsprung aus, lässt alle Mitbewerber hinter sich und siegt. Und alle jubeln und klatschen Beifall und staunen. So etwas Ähnliches ist vor langer, langer Zeit auch geschehen. Und der Psalmist beschreibt es hier. Ein verachteter, bisher kaum beachteter, unbedeutender Mensch wird in eine bedeutende Position eingesetzt. Und der Beter des Psalms sagt, das ist mehr als eine Sensation, das ist mehr als die Entdeckung eines Talents, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Gott hat es getan. Gott hat da etwas zurechtgerückt und Gott tut ja tatsächlich verrückte Dinge. Er rückt, was Menschen abschieben, in die Mitte und es ist ganz erstaunlich, wie bei Gott Letzte noch Ernste, Erste sein können und auch umgekehrt. Es geht ums Bauen. Wir haben schon davon gesungen in einigen Liedern. Und es geht ums Bauen auch in diesem Abschnitt. Ich denke an den Bau unseres Gemeindehauses damals in Bergedorf. Ich stand an einer ganz bestimmten Stelle gerne, weil man von diesem alten Haus so in die Baugrube hineinschauen konnte, wie da das Fundament gelegt wurde, die Platte gegossen wurde und dann standen die genormten Bausteine schon bereit. Und ruckzuck wuchsen die Mauern empor, kaum das begonnen wurde, da stand schon alles ringsherum voller Mauern. Mit genormten Steinen geht das ja ganz fix. Und dann denke ich an den Besuch eines Museumsdorfes irgendwo in Rheinland-Pfalz. Da war ein einzelner Maurer und der baute so, wie man vor Hunderten von Jahren schon gebaut hat. Er hatte einen Haufen Natursteine da liegen und er griff sich den einen, schaute sich den an, hieb ihn ein bisschen zurecht und setzte ihn ein. Und dann den nächsten und na, der Mann, der hatte Zeit, nicht? Also damals baute man halt noch ganz, ganz anders. Und manch ein Stein, und das ist auch der Hintergrund in diesem Psalm, manch ein Stein passt nirgends rein. Und er fliegt im hohen Bogen irgendwo ganz an die Seite, ein unbrauchbarer Stein. Am Rande des Bauplatzes, da bleibt er liegen. Aber Gott beurteilt die Dinge ganz anders. Gott macht diesen weggeworfenen Stein zum tragenden Grundstein oder auch, so kann man es auch auslegen im ersten Petrusbrief, wir haben es vorhin gehört, zum tragenden, zum krönenden Schlussstein eines wunderbaren Hauses. Klar, hier ist von Jesus die Rede. Der Christus Gottes wird aus Sicht des Neuen Testamentes an vielen Stellen des Alten Testamentes transparent. Und Gott hat wunderbar an Jesus gehandelt. Aber er handelt auch an anderen ganz ähnlich. Er handelt auch heute manchmal so, dass er Menschen, die kaum beachtet werden, versetzt in eine ganz neue Position. Von Menschen abgelehnt, von Gott aufgenommen. Das sind die beiden Pole. Und wir denken darüber nach und konzentrieren uns zunächst einmal auf diese eine Seite, von Menschen abgelehnt. Jesus hat das so erlebt. Und wir sehen ihn im Geist als den leidenden Gottessohn vor uns. Seine Hände sind gebunden. Man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Er hat einen Stab als Zepter in seinen Händen. Und er erträgt Anklagen und Beschimpfungen und Hohn und Spott. Und der Prophet Jesaja, der lange vorher schon den Gottesknecht gesehen und beschrieben hat, hat es so ausgedrückt. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Jesus erlebte Ablehnung von Anfang an. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So steht es schon in der Geschichte über seiner Geburt. Und später fragte man, was kann aus Nazareth in dieser Stadt, ist er ja aufgewachsen, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Seine eigene Familie verlachte ihn, verhöhnte ihn, verstand ihn nicht. Er gewann Freunde, aber die Zahl derer, die ihn hassten, wuchs ständig. Und überall lauerten die Spitzel des Hohen Rates und notierten sich seine Aussagen und brachten ihre Fangfragen vor. Sein Leben lang begleitete ihn diese schmerzliche Erfahrung, abgelehnt zu werden, bis er in völliger Verlassenheit am Kreuz starb. Und damit ist er unseren Gefühlen und Erfahrungen doch ganz nahe. Denn abgelehnt werden, das gehört auch zu unserem Leben. Bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Vielleicht ist das die schmerzhafte Stelle tief innen in einem Herzen eines Menschen, der hier heute Morgen sitzt. Schon als Kind wurden andere vielleicht vorgezogen. Sie waren hübscher, sie waren intelligenter, die konnte man vorzeigen. Und ich stehe daneben. Nicht selten fühlen sich Kinder abgelehnt, wenn sie erleben, dass die Eltern sich streiten oder sich gar trennen. Bin ich vielleicht daran schuld? Andere sind als Flüchtlingskinder aufgewachsen. Ich erinnere mich an ganz persönliche Erfahrungen in Eutin, wo wir in einer kleinen Wohnung lebten. Und da waren die Hausbesitzer und die Einheimischen, ja, und die Flüchtlinge, die da einquartiert wurden. Niemand hat gesagt, du bist abgelehnt, aber man spürt es doch. Man spürt es, wenn man nicht so aufgenommen wird. Kühle Distanz. Andere haben es erlebt, dass sie immer wieder Bewerbungen geschrieben haben und immer wieder Absagen kassierten. Abgelehnt, das zehrt am Selbstvertrauen. Da schenkt jemand seine Liebe einem Menschen, aber sie wird nicht erwidert. Voller Eifer setzt sich ein Christ ein für die Verkündigung des Evangeliums, aber immer wieder Ablehnung. Und manchmal liegt es einfach auch nur daran, dass man als Christ seinen Weg gerade geht und sich nicht einlässt auf irgendwelche krummen Dinge. Und das wird nicht verstanden und nicht honoriert, abgelehnt. Alte Menschen fühlen sich manchmal abgewertet, aufs Abstellgleis geschoben. Ich werde nicht mehr gebraucht, nicht mehr beachtet, vielleicht sogar als Last empfunden. Das geschieht oft in unserer Gesellschaft, die immer nur auf Leistung schaut. Zurückweisung erleben ist schwer. Wir fühlen uns einsam und abgewertet. Depressive Gedanken können in uns hochkriechen und sich wie Schatten über die Seele legen. Bitterkeit kann sich einnisten. Wir sehnen uns nach Hilfe und bekommen keine. Abgelehnt. Das ist schwer. Von Menschen abgelehnt, von Gott aufgenommen. Wir lesen von einem ganz anderen Stein. Sie rollten einen schweren Stein vor sein Grab und versahen diesen Stein mit einem amtlichen Siegel. Sie stellten Soldaten auf und demonstrierten damit die Endgültigkeit ihres Urteils. Dieser Mann, den man da beerdigt hat, ist der Stein, den die Bauleute Israels damals verworfen haben. Den kann man nicht in das Haus Gottes einbauen. Den muss man wegschaffen, wegwerfen, wegsperren. Aber Gott legte Berufung ein und rief Jesus ins Leben. Ins Leben zurück. Nein, noch viel mehr. Gott schenkte Jesus ein noch höheres Leben. Er gab ihm ein Leben viel höherer Qualität, unzerstörbares, unbegrenztes Leben. Er zog ihn hinauf zum Thron, wo er Jesus jetzt noch sitzt. Das ist ein Wunder vor unseren Augen, empfanden damals die Jünger und wir heute. Uns wird klar, das ist vom Herrn geschehen. Gott hat den Abgelehnten, Jesus Christus, aufgenommen und eingesetzt an die höchste Stelle. Wir sind keine Verworfenen, die zu Ecksteinen werden. Eckstein, Schlussstein des geistlichen Hauses kann nur Jesus sein. Doch Gottes Handeln wiederholt sich immer wieder auf überraschende Weise. Gott ruft Menschen. Geistlich tote Menschen, nicht nur krumm und unbehauen, sondern geistlich tot. Er nimmt Abgelehnte, Verachtete, scheinbar Wertlose auf und baut sie als lebendige Steine in sein geistliches Haus ein. Gott baut sein Haus, haben wir vorhin gesungen. Stein auf Stein, jeder muss neu und lebendig sein. Und danach sehnen wir uns doch, angenommen zu werden, aufgenommen zu sein, dazu zu gehören, ein Gefühl, das uns Glück beschert. Ich gehöre dazu. Ich habe Freunde. Ich habe einen Arbeitsplatz. Ich bin angenommen bei Menschen, denen ich etwas bedeute und die mir etwas bedeuten. Da steht so ein Bild vor mir. Ich sehe mich auf dem Schulhof, so als kleiner Piefke noch, Flüchtlingskind, schmales Hemd, unterernährt über Jahre und dann Sport. Ach, Sport, also das war nicht mein Ding. Da habe ich auch kaum etwas gebracht. Und dann spielten wir im Sport Schlagball oder Völkerball oder was weiß ich für einen Ball. Also jedenfalls, da wurden zwei Leute dann ausgewählt, Mannschaftsführer, nicht? Und die anderen der Klasse, die standen da alle. Und dann hieß es, dich möchte ich haben. Dann kam der andere dran, dich möchte ich in meiner Mannschaft haben. Und dann der andere. Und der Kreis da in der Klasse, der wurde immer kleiner. Also ich war ja heilfroh, wenn ich nicht als Letzter dastand. Naja, den müssen wir auch noch mitziehen, nicht? Nein, so ist es bei Jesus nicht. Stellen wir uns vor, Jesus sagt, du, dich will ich haben. Du bist mir wertvoll. Dich will ich haben in meiner Mannschaft. Du sollst mitarbeiten. Du sollst ein Teil meines geistlichen Hauses sein. Du bist Gemeinde, du krummer, kantiger, unbehauener Stein, dich nehme ich in meine Hand und dich hebe ich auf und baue dich mit ein. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus, sagt Jesus. Das ist eine wunderbare Sache, dass Jesus das so macht. Das habe ich auch so erlebt. Und auch so empfunden, als Jesus mich rief und ich dachte, na, wie soll das denn alles werden mit der Verkündigung des Evangeliums? Das schaffe ich doch nicht. Aber er nimmt Leute in seine Hand und er bringt sie zurecht. Und er macht sie lebendig, diese krummen, unbehauenen Steine. Er erfüllt sie mit der Kraft seiner Auferstehung und er nimmt sich Zeit. Damals habe ich mir diesen Maurer in diesem Museumsdorf angeschaut, der viel Zeit hatte für den Bau seines Hauses. Da war nichts von Hast. Und ich sehe noch dieses Bild, ich habe es fotografiert vor mir, aber Gott hat ja noch viel mehr Zeit. Gott nimmt sich Zeit und manchmal lässt er die Steine auch liegen, denn wir sind ja nicht einfach nur so Klötze. Er respektiert ja unseren Willen und wenn wir sagen, nein, ich will mich nicht zurechtbringen lassen, dann bleiben wir irgendwo auch für einige Zeit liegen, bis wir wieder mehr bereit sind. Gott hat Geduld. Und er mutet uns manche Schmerzen zu. Behauen und passend gemacht werden und sich einfügen lassen, das bedeutet ja manchmal Schmerzen. Und Petrus hat das ja auch so erlebt, als er damals auf dem Hof des hohepriesterlichen Palastes gemerkt hat, da sind ja noch ganz gewaltige Ecken und Kanten, bevor ich in diesem geistlichen Haus eine Rolle spielen kann. Und später schreibt er, und wir haben es vorhin gehört, zu ihm, dem gütigen Herrn, kommt ihr, kommt als lebendige Steine und lasst euch aufbauen. Er richtet unseren Blick auf die Güte des Herrn. Er ist gut, dieser Herr, dieser Baumeister der Gemeinde. Und er macht es gut. Zuerst geht es immer wieder um die Nähe zu Jesus. Christusnähe bewirkt dann die Nähe zu den anderen Menschen, zu den lebendigen Steinen, die auch in der Hand des Herrn sind. Er und die Beziehung zu ihm ist die Grundlage unserer Beziehungen zueinander. Und deswegen können wir einander achten und annehmen. Und vorhin haben wir es gehört, legt ab, heißt es da. Legt ab alle Bosheit, alles falsche Reden, alles, was uns hindert, einander anzunehmen. Von Natur aus sind wir keine glatten, wohlgeformten Steine. Wir sind unvollkommen und krumm. Keiner passt perfekt zu dem anderen, aber Der Baumeister nimmt uns in seine Hand und baut uns zu seinem geistlichen Haus. Und sich von Jesus formen und zurechtbringen zu lassen, das ist ja nicht ein für alle Mal passiert, so wie bei einem Haus, wo man einen Stein einfügt und dann sitzt er halt da und da rührt sich auch nichts weiter. Wir sind lebendige Steine. Und lebendig sein heißt, sich verändern zu lassen. Sich immer neu zurechtbringen zu lassen, obwohl man vielleicht schon viele, viele Jahre bei Jesus ist und mit ihm lebt und in seiner Hand ist. Auch wenn man älter geworden ist, es ist immer wieder neu nötig, dass er an uns arbeitet. Und auf einmal merkt man da eine Kante, auf einmal merkt man da eine Ecke, die abgeschliffen, die abgehauen werden muss. Und das können zu verschiedenen Zeiten ja ganz verschiedene Leute sein, Dinge sein, bei verschiedenen Leuten. Bei dem einen heißt es vielleicht, ich erkenne meinen Platz in einer ganz bestimmten Gemeinde, da gehöre ich dazu, da möchte ich auch dabei sein und ich sage verbindlich ja. Ein anderer entdeckt eine Fähigkeit, eine Gabe, die er einbringen kann und setzt sie ein und sagt, ja, da arbeite ich verbindlich mit. Und jemand anders entdeckt vielleicht, dass er mit seiner bestimmten Erkenntnis in irgendeiner Frage sich ein bisschen zurücknehmen muss, um in das Ganze eingebaut zu werden. Wenn man so als Pastor im Ruhestand unterwegs ist, dann hört man ja in verschiedenen Gemeinden hier und da, im Norden und im Süden. Also man hört so einiges, also über Schneverdingen weiß ich jetzt relativ wenig oder gar nichts, komme ja eher selten hierher. Aber ich denke an ein Gespräch irgendwo ganz anders und das hat mir richtig wehgetan. Da habe ich gehört von einem, der umgezogen ist in eine andere Gemeinde und sich da dann einbringen wollte. Und das war auch wunderschön und ganz toll. Und dann war da irgendeine Erkenntnis. Ich weiß gar nicht, worum es im Einzelnen ging. Und dann kann man auf einmal nicht mehr miteinander. Und ich denke, wo bleibt da die Mitte? Jesus. Wo bleibt da die Gewissheit, wir sind alle in der Hand des Herrn und er arbeitet an uns und fügt uns zusammen. Da ist Demut nötig. Da ist es nötig, einander unterzuordnen in der Ehrfurcht vor Jesus und den anderen höher zu achten als sich selbst. Und das kann uns manchmal sauer werden. Aber es ist heilsam und gut. Denn dann erleben wir auch das Glück. Ich darf mittragen und ich werde getragen. Ich bedeute den anderen etwas und ich empfinde die anderen als ein Geschenk für mein Leben. Und es wächst die Gemeinschaft der Liebe und des Friedens. Wenn wir uns lieben und vertrauen, so haben wir es vorhin gesungen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dass man sich in solch einem geistlichen Haus wohlfühlt und Freude aneinander empfindet, das ist einfach schön. Doch dieses geistliche Haus hat ein höheres Ziel. Es soll ein Raum sein, in dem Gott wohnt, und indem er sich offenbaren kann und es sollen Menschen erkennen, ja, hier wohnt Jesus. Ich habe das manchmal so erlebt in den Jahren meines Dienstes und zuletzt auch in einer Gemeinde, wo jemand sagte, Also in dieser Gemeinde, da fällt es mir leichter, an Jesus zu glauben. Wunderschön, habe ich gedacht. Woran liegt das? Oder das ist eine freundliche Gemeinde. Toll, habe ich gedacht. Woran liegt das? Das liegt an der Begrüßung am Anfang. Das liegt an der Musik, hoffentlich auch an der Predigt. Das liegt an so vielen Dingen, an dem ganzen Raum, an dem ganzen Miteinander, wie man in der Gemeinde miteinander umgeht. Das gibt so eine geistliche Atmosphäre. Und jeder Einzelne von uns prägt diese Atmosphäre. Jeder bringt sich selbst mit seiner Persönlichkeit ein. Darum geht es. Und da gibt es immer wieder neue Wachstumsmöglichkeiten im gemeinsamen Reden, Beten und Hören und Loben. Und deswegen höre ich nicht auf, einzuladen, wie Petrus: kommt zu dem lebendigen Eckstein, zu Jesus, und lasst euch aufbauen und einbauen. Er ist an der Arbeit. Lass es zu, dass der Baumeister Jesus an dir arbeitet, und höre auf, andere zu bearbeiten. Dazu neigen wir ja, nicht? Wir möchten ja gerne manchmal, da ist so eine Ecke bei dem anderen, nicht? Und da müssen wir ran. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Wir sind doch als Unvollkommene zusammen, und wir sind gerufen, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Lasst uns konkrete Zeichen dieser Realität setzen durch Begegnungen und Gespräche, durch Einladungen, wo immer man zusammen ist und wo vielleicht auch nicht nur die immer zusammensitzen, die sich sowieso schon kennen. Und wo das geschieht, wird unser Psalmwort abgewandelt, vielleicht ganz persönlich auch so gebetet werden können. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Ich bin ein Stein, den die Bauleute, den die Menschen verworfen haben, abgelehnt haben. Aber ich bin mit vielen anderen zu einem lebendigen Stein in der Gemeinde Jesu Christi geworden. Und das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor meinen Augen und auch vor den Augen der anderen. Ein Wunder, das sich immer wieder ereignet. Auch in Schneverdingen oder in der Gemeinde, aus der Sie kommen, wenn Sie zu Gast hier sind. Danach strecken wir uns aus. Darum beten wir, daran arbeiten wir. Amen.